Heinrich Mann, der Untertan. Ein Jahrhundertroman in 19 Folgen. Gelesen von Hans Korte. Ein Podcast von Bayern 2. Auf ihrem Weg kam Käthchen an Guste Deimchen vorbei. Aber sie begrüßte sie nicht, sondern schlug die Augen nieder. Da machte Guste ein betretenes Gesicht. Am Buffet bemerkte man es und äußerte Missbilligung vermischt mit Mitleid. Guste musste nun eben erfahren, was es hieß, sich über die öffentliche Moral hinwegzusetzen. Mochte ihr zugebilligt werden, dass sie vielleicht getäuscht und schlecht beeinflusst sei. Frau Oberinspektor Deimchen aber, die wusste doch Bescheid. Und sie war gewarnt. Die Schwiegermutter des Bürgermeisters berichtete von ihrem Besuch bei Gustes Mutter und von ihren vergeblichen Anstrengungen, durch Anklopfen ein Geständnis hervorzulocken aus der verhärteten alten Frau, der eine legitime Verbindung mit dem Hause Buck wohl einen Jugendtraum erfüllte. »Na, und der Herr Rechtsanwalt Buck«, kreischte Kühnchen. »Tatsächlich, wen wollte dieser Herr glauben machen, dass er über die neue Schande, die seine Familie betraf, nicht genau unterrichtet sei?« Waren ihm die Verbrechen im Hause Lauer etwa unbekannt gewesen? Und doch sah man ihn nicht zögern, die schmutzige Wäsche seiner Schwester und seines Schwagers öffentlich vor Gericht auszubreiten, nur um von sich reden zu machen. Dr. Heuteufel, den es noch immer drängte, seine eigene Haltung im Prozess nachträglich zu verbessern, erklärte, das ist kein Verteidiger, das ist ein Komödiant. Und als Diederich zu bedenken gab, Buck habe nun einmal gewisse, wenn auch anfechtbare Überzeugungen in Politik und Moral, da ward ihm erwidert, Herr Doktor, Sie sind sein Freund. Dass Sie für ihn eintreten, spricht zu Ihren Gunsten, aber Sie machen uns nichts weiß. Worauf Diederich sich zurückzog mit bekümmerter Miene, aber nicht ohne einen Blick auf den Redakteur Notgroschen, der bescheiden an einer Schinkensemmel kaute und alles hörte. Plötzlich entstand eine Stille, denn drinnen nahe der Bühne erblickte man den alten Herrn Buck in einem Kreis junger Mädchen. Es schien, er erklärte ihnen die Malereien an den Wänden, das Leben von ehemals, das verblichen und heiter den ganzen Saal umgab, mit dem Umkreis der Stadt, wie sie gewesen war, mit verschwundenen Wiesen und Gärten und den Menschen allen, lärmend einst als Herren hier in diesem Festhaus, nun aber in hingetäuschten Tiefen gebannt vor dem Geschlecht, das eben jetzt lärmte. Jetzt sah es gar aus, als ahmten sie, die Mädchen und der Alte, den Figuren nach. Gerade über ihnen war das Burgtor abgebildet, und ein Herr in Perücke und Amtskette trat heraus, derselbe, der aus Marmor zu Häupten der Treppe stand. In dem lieblichen Gehölz voller Blumen aber, das damals wohl dort statt der Papierfabrik Gausenfeld geblüht hatte, tanzten ihm helle Kinder entgegen, warfen einen Kranz über ihn und wollten ihn damit umherdrehen. Der Widerschein von rosigen kleinen Wolken fiel auf sein glückliches Gesicht. So glücklich lächelte in diesem Augenblick auch der alte Buck, ließ sich von den Mädchen hin und her ziehen und war von ihnen gefangen wie in einem lebenden Kranz. Seine Sorglosigkeit war unbegreiflich, sie war aufreizend. Hatte er schon sein Gewissen bis zu dem Grade abgestumpft, dass er seine natürliche Tochter … »Unsere Töchter sind eben doch keine natürlichen Kinder«, sagte Frau Warenhausbesitzer Kohn. »Meine Sidonie mit Guste Deimchen Arm in Arm.« Buck und seine jungen Freundinnen merkten gar nicht, dass sie sich am Ende eines leeren Raumes befanden. Vorn bildete feindliches Publikum eine Mauer. Die Augen fingen zu funkeln an und der Mut wuchs. Die Familie ist die längste Zeit oben auf gewesen. Einen haben sie schon in der Vogtei, gleich kommt Nummer zwei. Das ist ja der reinste Rattenfänger, murrte es. Und drüben, ich sehe es nicht noch länger mit an. Jäh entrangen sich zwei Damen dem allgemeinen Druck, nahmen einen Anlauf und durchkreuzten den leeren Raum. Frau Rat Harnisch, die in ihrer roten Samtschleppe dahin kugelte, traf am Ziel pünktlich auf die gelbe Frau Kohn. Mit demselben Griff bemächtigte die eine sich ihrer Sidonie, die andere ihrer Meta, und welch eine Genugtuung, als sie wieder anlangten. Ich war einer Ohnmacht nahe, sagte die Pastorin zillig, da nun Gottlob auch Käthchen sich einfand. Die gute Laune kehrte zurück. Man scherzte über den alten Sünder und verglich ihn mit dem Grafen im Stück der Präsidentin. Freilich, Guste war keine heimliche Gräfin. In einer Dichtung konnte man, der Präsidentin zu gefallen, mit solchen Zuständen sympathisieren. Übrigens waren sie dort noch erträglich, denn die Gräfin sollte nur ihren Vetter heiraten. Während Guste... Der alte Buck, der niemand mehr um sich sah als seine künftige Schwiegertochter und eine seiner Nichten, bekam eine fragende Miene. Ja, unter den Blicken, die ihn in seiner Verlassenheit musterten, ward er sichtlich verlegen. Man machte einander darauf aufmerksam. Und Diederich sogar fragte sich, ob Frau Häßlings alte Skandalgeschichte denn etwa gar wahr sei. Da er das Phantom, das er selbst in die Welt geschickt hatte, hier einen Körper annehmen und immer drohender um sich greifen sah, war ihm selber bange geworden. Diesmal galt es nicht irgendeinem Lauer, es galt dem alten Herrn Buck, der ehrwürdigsten Figur aus Diederichs Kindertagen, dem großen Mann der Stadt, der Verkörperung ihres Bürgersinnes, dem zum Tode Verurteilten von 48. Im eigenen Herzen fühlte Diederich ein Sträuben gegen sein Unterfangen. Auch schien es Wahnwitz, ein Streich wie dieser zerschmetterte den Alten doch längst nicht. Kam es aber heraus, wer der Urheber war, dann musste Diederich darauf gefasst sein, dass alle sich gegen ihn wendeten. Gleichwohl blieb es ein Streich, und er hatte getroffen. Jetzt war es nicht mehr bloß die Familie, die bröckelte und an dem Alten als Last hing, der Bruder vor dem Bankrott, der Schwiegersohn im Gefängnis, die Tochter auf Reisen mit einem Liebhaber, und von den Söhnen einer verbauert, der andere verdächtig durch Gesinnung und Lebensführung. Jetzt schwankte er zum ersten Male selbst. Herunter mit ihm, damit Diederich hinaufkam. Trotzdem war es Diederich bange bis in den Leib hinein. Er machte sich auf, um die Nebenräume zu besuchen. Er lief, denn es klingelte schon zum zweiten Akt. Da stieß er mit der Schwiegermutter des Bürgermeisters zusammen, die es aus einem anderen Grunde ebenso eilig hatte. Sie kam gerade noch rechtzeitig, um zu verhindern, dass ihr Schwiegersohn, gelenkt von seiner Frau, sich auf den alten Buck zubewege und ihn mit seiner Autorität decke. »Mit deiner Autorität als Bürgermeister einen solchen Skandal!« Sie war heiser vor Aufregung. Die Frau aber mit ihrer grellen kleinen Stimme blieb dabei. Die Bucks seien nun einmal die feinsten Leute hier. Und noch gestern habe Millie Buck ihr ein fabelhaftes Schnittmuster gegeben. Mit versteckten Püffen trieb jede ihn nach ihrer Seite. Er gab ihnen abwechselnd recht. Seine blassen Bartkoteletten flohen nach links und nach rechts und er hatte Augen wie ein Hase. Die Vorübergehenden stießen einander an und wiederholten flüsternd als einen Witz, was Diederich durch Wolfgang Buck wusste. Angesichts so wichtiger Vorgänge vergaß er seine Leibschmerzen, blieb stehen und beschrieb einen herausfordernden Gruß. Der Bürgermeister gab sich Haltung, verließ seine Damen, streckte Diederich die Hand hin. »Mein lieber Dr. Häßling, es freut mich. Das ist einmal ein gelungenes Fest, wie?« Aber Diederich zeigte sich gar nicht geneigt, auf die nichtssagende Herzlichkeit einzugehen, die Dr. Scheffelweis so sehr liebte. Er richtete sich auf wie das Verhängnis und blitzte. »Herr Bürgermeister, ich fühle mich nicht berechtigt, Sie im Unklaren zu lassen über gewisse Dinge, die...« »Die?« fragte Dr. Scheffelweis erbleicht. »Die vorgehen«, sagte Diederich nicht ohne Härte. Der Bürgermeister bat um Erbarmen. »Ich weiß doch schon, es ist die fatale Geschichte mit unserem Allverehrten. Ich wollte sagen, die Schweinerei des alten Buck«, flüsterte er vertraulich. Diederich blieb kalt. »Es ist mehr. Sie dürfen sich nicht täuschen, Herr Bürgermeister. Es betrifft Sie selbst.« »Junger Mann, ich muss doch bitten. Ich stehe Ihnen zur Verfügung, Herr Bürgermeister.« Dr. Scheffelweis irrte, wenn er hoffte, dieser Kelch sei durch Aufbegehren besser abzuwenden als durch Flehen. Er war in Diederichs Hand. Die Spiegelgalerie hatte sich geleert. Auch die beiden Damen verschwanden dahinter im Gedränge. Buck und Genossen führen einen Gegenschlag, sagte Diederich sachlich. Sie sind entlarvt und rächen sich. An mir? Der Bürgermeister hüpfte auf. Verleumdungen, ich wiederhole, infame Verleumdungen werden gegen Sie gerichtet. Kein Mensch würde Sie glauben. Aber in diesen Zeiten der politischen Kämpfe, er beendete nicht, sondern hob die Schultern. Dr. Scheffelweis war sichtlich kleiner geworden. Er wollte Diederich ansehen, irrte aber ab. Da bekam Diederich die Stimme des Gerichts. Herr Bürgermeister, Sie erinnern sich an unsere erste Unterredung in Ihrem Hause mit Herrn Assessor Jadasohn. Ich habe Sie schon damals darauf vorbereitet, dass ein neuer Geist in die Stadt einziehen werde. Die schlappe demokratische Gesinnung hat abgewirtschaftet. Stramm national muss man heute sein. Sie waren gewarnt. Dr. Scheffelweis stand Rede. Ich war innerlich schon immer auf Ihrer Seite, lieber Freund, umso mehr, als ich ein besonderer Verehrer seiner Majestät bin. Unser herrlicher junger Kaiser ist ein so origineller Denker, impulsiv und die persönlichste Persönlichkeit, ergänzte Diederich streng. Der Bürgermeister sprach nach: Persönlichkeit. Aber ich in meiner Stellung, die nach beiden Seiten blickt, kann Ihnen auch heute nur wiederholen, schaffen Sie neue Tatsachen. Und mein Prozess? Ich habe die Feinde seiner Majestät glatt zerschmettert. Ich habe ihnen nichts in den Weg gelegt. Ich habe sie sogar beglückwünscht. Mir nicht bekannt, wenigstens im Stillen. Heute muss man sich offen entscheiden, Herr Bürgermeister. Seine Majestät haben es selbst gesagt. Wer nicht für mich ist, ist wider mich. Unsere Bürger sollen endlich aus dem Schlummer erwachen und bei der Bekämpfung der umwälzenden Elemente selbst mit Hand anlegen. Hier schlug Dr. Scheffelweis die Augen nieder. Umso gebieterischer reckte sich Diederich. »Wo aber bleibt der Bürgermeister?« fragte er. Und seine Frage klang in einer drohenden Stille so lange nach, bis Dr. Scheffelweis sich entschloss, ihn anzublinzeln. Zum Sprechen brachte er es nicht. Diederichs Erscheinung, blitzend, gesträubt und blond gedunsen, verschlug ihm die Rede. In fliegender Verwirrung dachte er einerseits, andererseits und blinzelte immerfort das Bild der neuen Jugend an, die wusste, was sie wollte, den Vertreter der harten Zeit, die nun kam. Diederich, mit herabgezogenen Mundwinkeln, nahm die Huldigung entgegen. Er genoss einen der Augenblicke, in denen er mehr bedeutete als sich selbst und im Geiste eines Höheren handelte. Der Bürgermeister war länger als er, aber Diederich sah auf ihn hinunter, als hätte er gethront. »Nächstens haben wir Stadtverordnetenwahlen. Da kommt es nun ganz auf Sie an«, äußerte er gnädig und knapp. »Der Prozess Lauer hat einen Umschwung der öffentlichen Meinung bewirkt. Die Leute haben Angst vor mir. Wer mir behilflich sein will, ist mir willkommen. Wer sich mir entgegenstellt...« Den Nachsatz wartete Dr. Scheffelweis nicht ab. »Ich bin ganz Ihrer Meinung«, flüsterte er beflissen. »Freunde des Herrn Buck dürfen nicht mehr gewählt werden. Das liegt in Ihrem eigensten Interesse. Bei den Schlechtgesinnten untergräbt man Ihren guten Ruf, Herr Bürgermeister. Könnten Sie es heute überleben, dass die Gutgesinnten den abscheulichen Verleumdungen nicht mehr widersprechen?« Eine Pause, in der Dr. Scheffelweis zitterte. Dann wiederholte Diederich ermutigend: »Es kommt nur auf Sie an.« Der Bürgermeister murmelte: »Ihre Energie und anständige Gesinnung in Ehren, meine hochanständige Gesinnung. Freilich, aber Sie sind ein politischer Heißsporn, mein junger Freund. Die Stadt ist noch nicht reif für Sie. Wie wollen Sie mit ihr fertig werden?« Statt einer Antwort trat Diederich plötzlich zurück und machte einen Kratzfuß. Im Eingang stand Vulko. Er kam herbei unter elastischem Schwenken des Bauches, legte seine schwarze Tatze dem Dr. Scheffelweis auf die Schulter und sagte dröhnend: »Na, Bürgermeisterchen, so solo hier? Ihre Stadtverordneten haben Sie wohl hinausgeworfen.« Worauf Dr. Scheffelweis bleich mitlachte. Aber Diederich sah sich heftig besorgt nach der Saaltür um, die noch offen stand. Er trat vor Vulko hin, so dass der Präsident von drinnen nicht zu sehen war, und flüsterte ihm einige Worte zu, infolge deren der Präsident sich abwandte und seine Kleider ordnete. Dann sagte er zu Diederich: »Sie sind wirklich sehr brauchbar, Doktorchen.« Diederich lächelte geschmeichelt. »Ihre Anerkennung, Herr Präsident, macht mich glücklich.« Vulko äußerte gnädig: »Sie können gewiss auch sonst noch allerlei. Wir müssen mal drüber reden.« Er streckte den Kopf vor, braunfleckig, mit slawischen Backenknochen, und glotzte Diederich an aus den Mongolenfalten seiner Augen, die voll einer warmblütigen, schalkhaften Gewaltsamkeit waren. Glotzte, bis Diederich schnaufte. Dieser Erfolg schien Vulko zu befriedigen. Er bürstete vor dem Spiegel seinen Bart, zerdrückte ihn aber sogleich wieder auf dem Frackhemd, weil er den Kopf wie ein Stier trug, und sagte: »Nun los! Der Klimbim ist wohl schon im Gange.« Und in der Mitte zwischen Diederich und der Bürgermeister schickte er sich an, mit Wucht die Vorstellung zu stören. Da kam vom Buffet her eine dünne Stimme: »O Gott, Ottochen!« »Na, da ist sie«, brummte Vulko, und er ging seiner Frau entgegen. »Dachte mir schon, wenn es zum Klappen kommt, scheut sie. Mehr Reitergeist, meine beste Frieda.« »O Gott, Ottochen, ich habe nun mal solche grauenhafte Angst.« Zu den beiden anderen Herren gewandt, plauderte sie geläufig, wenn auch bebend: »Ich weiß wohl, man sollte freudigeren Herzens in die Schlacht gehen. Besonders«, sagte Diederich schlagfertig, »wenn sie im Voraus gewonnen ist.« Und er verneigte sich ritterlich. Frau von Vulko berührte ihn mit dem Fächer. »Herr Dr. Häßling hat mir nämlich schon während des ersten Aktes hier draußen Gesellschaft geleistet. Er hat Sinn für das Schöne. Er gibt einem sogar nützliche Winke.« »Habe ich bemerkt«, sagte Vulko. Und indes Diederich abwechselnd ihm und seiner Frau dankerfüllte Kratzfüße machte, setzte der Präsident hinzu: »Bleiben wir lieber gleich beim Buffet.« »Das war auch mein Schlachtplan«, plauderte Frau von Vulko. »Umso mehr, als ich jetzt festgestellt habe, dass man hier eine kleine Tür nach dem Saal öffnen kann. So erfreut man sich der von den Ereignissen unberührten Isoliertheit, die ich nun einmal brauche, und bleibt dennoch au fait.« »Bürgermeisterchen«, sagte Vulko und schnalzte, »den Hummersalat sollten Sie sich auch kaufen.« Er zog Dr. Scheffelweis am Ohr und setzte hinzu: »In der Sache mit dem städtischen Arbeitsnachweis hat der Magistrat mal wieder eine jammervolle Rolle gespielt.« Der Bürgermeister aß gehorsam und hörte gehorsam zu. Indes Diederich neben Frau von Vulko nach der Bühne ausspähte. Dort hatte Magda Häßling Klavierstunde. Und der Lehrer, ein dunkellockiger Virtuose, küsste sie feurig, was sie nicht übel zu vermerken schien. »Kinas dürfte das nicht sehen«, dachte Diederich. Aber auch im eigenen Namen fühlte er sich gekränkt. Er äußerte: »Finden Frau Gräfin nicht doch, dass der Klavierlehrer zu naturalistisch spielt?« Die Dichterin erwiderte befremdet: »Ganz so lag es in meiner Intention. Ich meinte auch nur«, sagte Diederich unsicher. Und dann erschrak er, denn in der Tür erschien Frau Häßling oder eine Dame, die ihr ähnlich sah. Emmy kam auch, und das Paar war ertappt. Man schrie und weinte. Umso lauter sprach Vulko: »Nee, Bürgermeister, auf den alten Buck können Sie sich diesmal nicht rausreden. Wenn er damals den städtischen Arbeitsnachweis durchgedrückt hat, die Anwendung tut es. Die ist Ihre Sache.« Dr. Scheffelweis wollte etwas vorbringen, aber Magda schrie: »Sie denke nicht daran, den Menschen zu heiraten. Dafür sei das Dienstmädchen gut genug.« Die Dichterin bemerkte: »Das muss sie noch ordinärer bringen. Es sind doch Parvenus.« Und Diederich lächelte zustimmend, obwohl er arg betreten war durch diese Zustände in einem Heim, das dem Seinen glich. Innerlich gab er Emmy recht, die erklärte, der Skandal müsse sogleich aus der Welt geschafft werden, und die das Dienstmädchen hereinrief. Aber wie das Mädchen sich zeigte, verdammt, da war es die heimliche Gräfin. In die Stille, die ihr Auftreten bewirkte, tönte Vulkos Bassstimme: »Bleiben Sie mir mal weg mit dem Schwindel von Ihren sozialen Pflichten. Die Landwirtschaft ruinieren soll sozial sein?« Im Publikum wandten mehrere sich um. Die Dichterin wisperte angstvoll: »Ottochen, um Gottes Willen!« »Was ist denn los?« Er trat in die Tür. »Wo sollen Sie mal zischen?« Niemand zischte. Er wandte sich wieder dem Bürgermeister zu. Mit Ihrem Arbeitsnachweis ziehen Sie unser einem, der im Osten begütert ist, die Arbeit davor, das ist mal sicher. Und ferner, Sie haben sogar Vertreter der Arbeiter in Ihrem miserablen Arbeitsnachweis. Und dabei vermitteln Sie auch für die Landwirtschaft. Wohin steuern Sie also? Nach der Koalition der Landarbeiter? Sehen Sie wohl, Bürgermeisterchen? Seine Tatze fiel auf Dr. Scheffelweis nachgiebige Schulter. Wir kommen Ihnen hinter die Schliche. Wird nicht geduldet. Auf der Bühne sprach die Wulkosche Nichte ins Publikum, denn die Fabrikantenfamilie durfte nichts hören. Wie? Ich, ein Grafenkind, einen Klavierlehrer heiraten? Das sei ferne von mir. Wenn die Leute mir auch eine Ausstattung versprechen, für Geld mögen andere sich erniedrigen. Ich aber weiß, was ich meiner edlen Geburt schuldig bin. Hier ward applaudiert. Frau Harnisch und Frau Tietze sah man Tränen fortwischen, die der Edelsinn der Gräfin ihnen hatte entquellen lassen. Aber die fortgewischten Tränen kamen wieder, als die Nichte sagte, »Doch, ach, wo finde ich als Dienstmädchen einen ebenso hochgeborenen?« Der Bürgermeister musste eine Erwiderung gewagt haben, denn Wulko grollte dafür, dass es weniger Arbeitslose gibt, will ich nicht bluten. Mein Geld ist mein Geld. Da konnte Dietrich sich nicht länger enthalten, ihm mit einem Kratzfuß zu danken. Aber auch die Dichterin bezog mit Recht seinen Kratzfuß auf sich. Ich weiß, sagte sie selbst gerührt, die Stelle ist mir gelungen. Das ist Kunst, die zum Herzen spricht, stellte Dietrich fest. Da Magda und Emmy das Klavier und die Türen zuschlugen, ergänzte er und hochdramatisch. Hierauf nach der anderen Seite. Nächste Woche werden zwei Stadtverordnete gewählt für Lauer und Buck Junior. Gut, dass der von selbst geht, Wulko sagte. Dann sorgen Sie nur dafür, dass anständige Leute reinkommen. Sie sollen ja mit der Netziger Zeitung gut stehen. Dietrich dämpfte vertraulich die Stimme. Ich halte mich vorläufig noch zurück, Herr Präsident. Für die nationale Sache ist es besser. »Sieh mal an«, sagte Wulko, und wirklich sah er Dietrich durchdringend an. »Sie möchten sich wohl selbst wählen lassen«, fragte er. »Ich würde das Opfer bringen. Unsere städtischen Körperschaften haben zu wenig Mitglieder, die in nationaler Beziehung zuverlässig sind.« »Und was wollen Sie machen, wenn Sie drin sind?« »Dafür sorgen, dass der Arbeitsnachweis aufhört.« »Na ja«, sagte Wulko, »als nationaler Mann.« »Ich als Offizier«, sagte auf der Bühne der Leutnant, »kann nicht dulden, liebe Magda, dass dieses Mädchen, wenn es auch nur eine arme Dienstmagd ist, irgendwie misshandelt wird.« Der Leutnant aus dem ersten Akt, der arme Vetter, der die heimliche Gräfin hätte heiraten sollen, er war Magdas Verlobter. Man fühlte die Zuschauer vor Spannung beben. Die Dichterin bemerkte es selbst. »Die Erfindung ist aber auch meine starke Seite«, sagte sie zu Dietrich, der tatsächlich verblüfft war. Dr. Scheffelweis hatte keine Zeit, sich den Emotionen der dramatischen Dichtung zu überlassen. Er sah sich gefährdet. Niemand beteuerte, er würde freudiger einen Geist. Wulko unterbrach ihn. »Kennen wir, Bürgermeisterchen. Freudig begrüßen können Sie, wenn's nichts kostet.« Dietrich setzte hinzu, aber einen glatten Strich ziehen zwischen Kaisertreuen und Umsturz. Der Bürgermeister hob flehend die Arme. Meine Herren, verkennen Sie mich nicht, ich bin zu allem bereit. Aber mit dem Strich ist nicht geholfen, denn bei uns hier bedeutet er bloß, dass fast alle, die nicht freisinnig wählen, sozialdemokratisch wählen. Wulko stieß ein wütendes Grunzen aus, worauf er sich eine Wurst vom Buffet langte. Dietrich war es, der eiserne Zuversicht bekundete. »Wenn die guten Wahlen nicht von selbst kommen, müssen sie eben gemacht werden.« »Aber womit?« sagte Wulko. Die Wulkosche Nichte ihrerseits rief ins Publikum, »Er muss doch sehen, dass ich eine Gräfin bin, er, der demselben edlen Stamme entsprossen ist.« »O, Frau Gräfin«, sagte Dietrich, »jetzt bin ich wirklich neugierig, ob er es sieht.« »Selbstverständlich«, erwiderte die Dichterin, »Sie erkennen einander doch schon an den besseren Manieren.« In der Tat warfen der Leutnant und die Nichte sich Blicke zu, weil Emmy und Magda samt Frau Häßling einen Käse mit dem Messer aßen. Dietrich behielt den Mund offen. Im Publikum bewirkte das ungebildete Betragen der Fabrikantenfamilie die freudigste Stimmung. Die Töchter Buck, Frau Kohn und Guste Deimchen, alle jubelten. Auch Wulko ward aufmerksam. Er sog sich das Fett von den Fingern und sagte, »Frieda, du bist fein raus. Sie lachen.« Wirklich blühte die Dichterin erstaunlich auf. Ihre Augen hinter dem Zwicker glänzten wirre. Sie seufzte, ihr Busen wallte. Es hielt sie nicht länger auf ihrem Stuhl. Sie wagte sich halb heraus aus dem Buffetzimmer. Sofort wandten viele sich nach ihr um, mit neugierigen Gesichtern, und die Schwiegermutter des Bürgermeisters gab ihr Zeichen. Frau von Wulko rief fieberhaft über die Schulter, »Meine Herren, die Schlacht ist gewonnen.« »Wenn es bei uns auch so schnell ginge«, sagte ihr Gatte. »Na also, Doktor, wie wollen Sie den Netzigern die Kandare anlegen?« »Herr Präsident«, Diederich drückte die Hand aufs Herz, »Netzig wird kaisertreu. Dafür bürge ich Ihnen mit allem, was ich bin und habe.« »Schön«, sagte Wulko. »Denn«, fuhr Diederich fort, »wir haben einen Agitator, den ich als erstklassig bezeichnen möchte.« »Jawohl, erstklassig«, wiederholte er und umfasste mit dem Wort alles Große. »Und das ist seine Majestät selbst.« Dr. Scheffelweis sammelte sich eilig. »Die persönlichste Persönlichkeit«, brachte er hervor, »originell, impulsiv.« »Na ja«, sagte Wulko. Er stemmte die Fäuste auf die Knie und glotzte dazwischen auf den Boden in der Haltung eines sorgenvollen Menschenfressers. Auf einmal merkten die beiden anderen, dass er sie von unten schief ansahen. »Meine Herren«, er stockte wieder, »na, ich will Ihnen mal was sagen. Ich glaube, der Reichstag wird aufgelöst.« Diederich und Dr. Scheffelweis streckten die Köpfe vor. Sie wisperten, »Herr Präsident, wissen?« »Der Kriegsminister war neulich mit mir auf der Jagd, bei meinem Vetter, Herrn von Quitzin.« Diederich machte einen Kratzfuß. Er stammelte, er wusste selbst nicht was. Er hatte es vorausgesagt. Schon bei seiner Aufnahme in den Kriegerverein hatte er eine Rede seiner Majestät wiedergegeben. Und hatte er sie nur wiedergegeben? Darin kam ausdrücklich vor, ich räume die ganze Bude aus. Und nun sollte es geschehen. Ganz so, als handelte er selbst. Es überlief ihn mystisch. Wulko sagte inzwischen, die Herren Eugen Richter und Konsorten passen uns nicht mehr. Wenn sie die Militärvorlage nicht schlucken, ist Schluss. Und Wulko strich sich mit der Faust über den Mund, als beginne das Fressen. Diederich fasste sich. Das ist großzügig. Das ist ganz sicher die persönliche Initiative seiner Majestät. Dr. Scheffelweis war erbleicht. Dann sind schon wieder Reichstagswahlen? Und ich war so froh, dass wir unseren bewährten Abgeordneten hatten. Er erschrak noch mehr. Das heißt natürlich, Kühlemann ist auch ein Freund des Herrn Richter. Ein Nörgler, schnaubte Diederich, ein vaterlandsloser Geselle. Er rollte die Augen. Herr Präsident, diesmal ist es aus in Netzig mit den Leuten. Lassen Sie mich nur erst Stadtverordneter sein, Herr Bürgermeister. »Was dann?« fragte Wulko. Diederich wusste es nicht. Glücklicherweise entstand im Saal ein Zwischenfall. Stühle wurden gerückt und jemand ließ sich die große Tür öffnen. Kühlemann selbst war es. Der Greis schleppte seine schwere, kranke Masse eilig durch die Spiegelgalerie. Am Buffet fand man, seit dem Prozess sei er noch mehr verfallen. »Er hätte Lauer lieber freigesprochen.« »Die anderen Richter haben ihn überstimmt«, sagte Diederich. Dr. Scheffelweis meinte, »Nierensteine führen wohl schließlich zur Auflösung.« Worauf Wulko humoristisch, »Na, und im Reichstag sind wir seine Nierensteine.« Der Bürgermeister lachte gefällig. Aber Diederich riss die Augen auf. Er näherte sich dem Ohr des Präsidenten und raunte sein Testament. »Was ist damit?« »Er hat die Stadt zum Erben eingesetzt«, erklärte Dr. Scheffelweis wichtig. »Wahrscheinlich bauen wir von dem Geld ein Säulingsheim.« »Bauen Sie?« Diederich feixte verachtungsvoll. »Einen nationaleren Zweck können Sie sich wohl nicht denken.« »Ach so«, Wulko nickte Dietrich anerkennend zu. »Wie viel Pinke hat er denn?« »Nur eine 500.000 wenigstens«, sagte der Bürgermeister, und er beteuerte, »ich wäre glücklich, wenn es zu machen wäre, dass...« »Es ist glatt zu machen«, behauptete Dietrich. Da hörte man draußen im Saal ein Lachen, das ganz verschieden klang von dem vorigen. Es kam aus ungehemmter Brust und drückte sicherlich Schadenfreude aus. Auch zog die Dichterin sich fluchtartig bis hinter das Buffet zurück. Ja, sie schien bereit hineinzukriechen. »Grundgütiger Gott«, wimmerte sie, »alles ist verloren.« »Nanu«, machte ihr Gatte und stellte sich drohend in die Tür. Aber selbst dieses konnte die Heiterkeit nicht mehr aufhalten. Magda hatte zu der Gräfin gesagt, »spute dich, du dumme Landpomeranze, dass der Herr Leutnant den Kaffee kriegt.« Eine andere Stimme verbesserte, »Tee.« Magda wiederholte, »Kaffee.« Die andere blieb bei ihrer Meinung und Magda auch. Das Publikum hatte erfasst, dass ein Missverständnis zwischen ihr und der Soufflöse vorlag. Übrigens griff der Leutnant mit Glück ein. Er schlug die Sporen aneinander und sagte, »Ich bitte um beides«, worauf das Lachen einen nachsichtigeren Charakter annahm. Aber die Dichterin war empört. »Das Publikum, es ist und bleibt eine Bestie«, knirschte sie. »Schief gehen kann es immer«, sagte Wulko und blinzelte Dietrich an. Dietrich erwiderte ebenso bedeutsam, »Wenn man einander versteht, Herr Präsident, dann nicht.« Hierauf hielt er es für besser, sich ganz der Dichterin und ihrem Werk zu widmen. Mochte der Bürgermeister inzwischen seine Freunde verraten und sich für die Wahlen auf alle Wünsche Wulkos verpflichten. »Meine Schwester ist eine Gans«, erklärte Dietrich. »Ich werde ihr nachher die Meinung sagen.« Frau von Wulko lächelte wegwerfend. »Das arme Ding, sie tut, was sie kann. Von Seiten der Leute aber ist es wahrhaftig eine unerträgliche Arroganz und Undankbarkeit. Noch soeben hat man sie erhoben und für das Ideale begeistert.« Dietrich sagt durchdrungen, »Frau Gräfin, diese bittere Erfahrung machen Sie nicht allein. So ist es überall im öffentlichen Leben.« Denn er dachte an die allgemeinen Hochgefühle damals nach seinem Zusammenstoß mit dem Majestätsbeleidiger oder die Prüfungen, die dann gefolgt waren. »Schließlich triumphiert doch die gute Sache«, stellte er fest. »Nicht wahr?«, sagte sie mit einem Lächeln, »das wie aus Wolken brach. Das Gute, Wahre, Schöne.« Sie reichte ihm die schmale Rechte. »Ich glaube, mein Freund, wir verstehen uns.« Und Dietrich, des Augenblicks bewusst, drückte kühn die Lippen darauf mit einem Kratzfuß. Er legte die Hand an das Herz und brachte gepresst aus der Tiefe, »Glauben Sie mir, Frau Gräfin.« Die Nichte und der junge Spretius waren jetzt allein geblieben, hatten sich als erniedrigte Gräfin und armer Vetter erkannt, wussten nun, dass sie einander bestimmt waren und schwärmten gemeinsam von künftigem Glanz, wenn sie unter goldener Decke mit anderen Ausgezeichneten demütig stolz vor der Sonne der Majestät beschienen sein würden. Da hörte Dietrich die Dichterin aufseufzen. »Ihnen kann ich es sagen«, seufzte sie. »Ich entbehre hier doch sehr den Hof. Wenn man, wie ich, von Geburt dem Hofadel angehört. Und nun...« Hinter ihrem Zwicker sah Dietrich zwei Tränenperlen. Dieser Blick in die Tragik der Großen erschütterte ihn so sehr, dass er stramm stand. »Frau Gräfin«, sagte er, verhalten und stoßweise, »die heimliche Gräfin sind also...« Er erschrak und schwieg. Die bleiche Stimme des Bürgermeisters war eben dabei, dem Präsidenten zu verraten, dass Kühlemann nicht wieder kandidieren werde und dass die Freisinnigen den Dr. Heuteufel aufstellen wollten. Er war mit Wulko darin einig, dass man Gegenmaßregeln treffen müsse, solange noch niemand die Auflösung des Reichstages erwartete. Dietrich wagte endlich wieder leise und schonend, »Frau Gräfin, aber nicht wahr? Es wird alles gut. Sie kriegen sich doch. V. Frau von Vulko, mit Takt und Selbstbeherrschung, schränkte die Vertraulichkeit des Gefühls schon wieder ein. In leichtem Plauderton erklärte sie: »Mein Gott, lieber Doktor, was wollen Sie? Die leidige Geldfrage. Es ist wohl unmöglich, dass die jungen Leute zusammen glücklich werden.« »Sie können doch prozessieren«, rief Dietrich, in seinem Rechtsgefühl gekränkt. Aber Frau von Vulko verzog die Nase. »Wie donc? Das würde zur Folge haben, dass der junge Graf, also Jadas Sohn, seinen Vater entmündigen ließe. Im dritten Akt, den Sie noch sehen werden, droht er dem Leutnant damit in einer Szene, die mir, glaube ich, gelungen ist. Soll der Leutnant das auf sich nehmen? Und die Zerstückung des Familienbesitzes? In Ihren Kreisen ginge es vielleicht, aber bei uns ist eben manches nicht möglich.« Dietrich verneigte sich. »Dort oben herrschen natürlich Begriffe, die sich unserem Urteil entziehen, und dem der Gerichte wohl auch«, setzte er hinzu. Die Dichterin lächelte milde. »Sehen Sie, und so verzichtet der Leutnant ganz korrekterweise auf die heimliche Gräfin und heiratet die Fabrikantentochter. Magda? Jawohl. Und die heimliche Gräfin den Klavierlehrer. So wollen es die höheren Mächte, lieber Herr Doktor, denen wir«, ihre Stimme verdunkelte sich ein wenig, »uns nun einmal zu beugen haben.« Dietrich hatte noch einen Zweifel, äußerte ihn aber nicht. Der Leutnant hätte die heimliche Gräfin auch ohne Geld heiraten sollen. Es würde Dietrich tief befriedigt haben in seinem weichen und idyllischen Herzen, aber ach, diese harte Zeit dachte anders. Der Vorhang fiel, das Publikum entrang sich langsam seiner Ergriffenheit, dann spendete es umso wärmeren Beifall dem Dienstmädchen und dem Leutnant, die, es ließ sich leider voraussehen, das schwere Geschick, nicht hoffähig zu sein, wohl noch länger würden tragen müssen. »Es ist wirklich ein Elend«, seufzten Frau Harnisch und Frau Kohn. Beim Buffet sagte Vulko am Ende seiner Beratungen mit dem Bürgermeister: »Wir bringen der Bande noch Gesinnung bei.« Dann ließ er seine Tatze schwer auf Dietrichs Schulter fallen. »Na, Doktorchen, hat meine Frau Sie schon zum Tee geladen?« »Selbstverständlich, und kommen Sie recht bald.« Die Präsidentin hielt ihm die Hand zum Kusse hin, und Dietrich entfernte sich beglückt. Vulko selbst wollte ihn wiedersehen. Mit Dietrich zusammen wollte er Netzig erobern. Indes die Präsidentin in der Spiegelgalerie Circle hielt und Glückwünsche entgegennahm, bearbeitete Dietrich die Stimmung. Heutteufel, Kohn, Harnisch und noch einige andere Herren erschwerten es ihm, denn sie gaben, wenn auch vorsichtig zu verstehen, dass sie das Ganze für Quatsch hielten. Dietrich war genötigt, ihnen Andeutungen über den durchaus großzügigen dritten Akt zu machen, damit sie verstummten. Dem Redakteur Notgroschen diktierte er ausführlich, was er von der Dichterin wusste. Denn Notgroschen musste fort, die Zeitung sollte in Druck gehen. »Wenn Sie aber Blödsinn schreiben, Sie Zeilenschinder, schlage ich Ihnen Ihren Wisch um die Ohren.« Worauf Notgroschen dankte und sich empfahl. Professor Kühnchen seinerseits, der gehorcht hatte, ergriff Dietrich bei einem Knopf und kreischte: »Sie, mein Bester, eins hätten Sie nur aber unserem Klatschdirektor auch noch erzählen können.« Der Redakteur, der sich nennen hörte, kehrte zurück, und Kühnchen fuhr fort: »Nämlich, dass die herrliche Schöpfung unserer allverehrten Präsidentin schon mal ist vorausgeahnt worden, und zwar von keinem Geringeren als von unserem Altmeister Goethe in seiner natürlichen Tochter. Nu, und das ist denn doch wohl das Höchste, was sich zum Ruhme der Dichterin sagen lässt.« Dietrich hatte Bedenken über die Zweckmäßigkeit von Kühnchens Entdeckung, fand es aber unnötig, sie ihm mitzuteilen. Der kleine Greis strebte schon mit flatternden Haaren durch das Gedränge. Schon sah man, wie er vor Frau von Vulko den Boden scharrte und ihr das Ergebnis seiner vergleichenden Forschung vortrug. Freilich, ein Fiasko, wie er es erlitt, hatte auch Dietrich nicht vorausgesehen. Die Dichterin sagte eiskalt: »Was Sie da bemerken, Herr Professor, kann nur auf Verwechslung beruhen.« »Ist die natürliche Tochter überhaupt von Goethe?« fragte sie und rümpfte misstrauisch die Nase. Kühnchen beteuerte es, aber es half ihm nichts. Jedenfalls haben Sie in der Zeitschrift »Das traute Heim« einen Roman von mir gelesen, und den habe ich nun dramatisiert. Meine Schöpfungen sind sämtlich Originalarbeiten. Die Herren, sie musterte den Kreis, wollen böswilligen Gerüchten entgegentreten. Damit war Kühnchen entlassen, trat ab und schnappte nach Luft. Dietrich erinnerte ihn im Ton eines geringschätzigen Erbarmens an Notgroschen, der mit seiner gefährlichen Information schon von dannen war, und Kühnchen stürzte hinterdrein, um das Schlimmste zu verhüten. Wie Dietrich den Kopf wandte, hatte im Saal das Bild sich verändert. Nicht nur die Präsidentin, auch der alte Buck hielt Circle. Es war erstaunlich, aber man lernte die Menschen kennen. Sie ertrugen es nicht, dass sie vorhin ihren Instinkten freien Lauf gelassen hatten. Mit beteuerndem Gesicht machte einer nach dem anderen sich an den Alten heran und wollte es nicht gewesen sein. So groß war, noch nach schweren Erschütterungen, die Macht des Bestehenden, von alters her anerkannten. Dietrich selbst fand es angezeigt, nicht in auffälliger Weise hinter der Mehrheit zurückzubleiben. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass Vulko schon fort war, machte er seine Aufwartung. Der Alte saß eben allein in dem Polstersessel, der für ihn ganz vorn bei der Bühne stand. Er ließ seine weiße Hand merkwürdig zart über die Lehne hängen und blickte zu Dietrich hinauf. »Da sind Sie, mein lieber Häßling. Ich habe es oft bedauert, dass Sie nicht kamen, ganz schlicht und nachsichtig.« Dietrich fühlte sofort wieder Tränen heraufsteigen. Er gab ihm die Hand hin, freute sich, dass Herr Buck sie ein wenig länger in der seinen behielt, und stammelte etwas von Geschäften, Sorgen und, um ehrlich zu sein, denn ein jähes Bedürfnis nach Ehrlichkeit erfasste ihn, von Bedenken und Hemmungen. »Es ist schön von Ihnen«, sagte darauf der Alte, »dass Sie mich das nicht nur erraten lassen, sondern es mir eingestehen. Sie sind jung und handeln wohl unter den Antrieben, denen die Geister heute gehorchen. In die Unduldsamkeit des Alters will ich nicht verfallen.« Da schlug Dietrich die Augen nieder. Er hatte verstanden. Dies war die Verzeihung für den Prozess, der dem Schwiegersohn des Alten die bürgerliche Ehre gekostet hatte. Und ihm ward schwül unter so viel Milde und so viel Nichtachtung. Der Alte freilich sagte, »Ich achte den Kampf und kenne ihn zu gut, um jemand zu hassen, der gegen die meinen kämpft.« Worauf Dietrich, von Furcht ergriffen, dies möchte zu weit führen, sich aufs Leugnen verlegte. Er wisse selbst nicht, man komme in Sachen hinein. Der Alte erleichterte es ihm. »Ich weiß, Sie suchen und haben sich selbst noch nicht gefunden.« Er tauchte seinen weißen Knebelbart in die seidene Halsbinde. Als er ihn wieder hervorholte, begriff Dietrich, dass etwas Neues kam. »Sie haben das Haus hinter dem Ihren nun doch nicht gekauft«, sagte der Herr Buck. »Ihre Pläne haben sich wohl geändert.« Dietrich dachte, er weiß alles und sah schon seine heimlichsten Berechnungen enthüllt. Der Alte lächelte schlau und gütig. »Sollten Sie etwa Ihre Fabrik zunächst verlegen und erst dann erweitern wollen? Ich könnte mir denken, dass Sie Ihr Grundstück zu verkaufen wünschen und nur auf eine gewisse Gelegenheit warten, die auch ich in Betracht ziehe«, setzte er hinzu und mit einem Blick. »Die Stadt hat vor, ein Säuglingsheim zu errichten.« »Alter Hund«, dachte Dietrich, »er spekuliert auf den Tod seines besten Freundes.« Gleichzeitig aber kam ihm die Erleuchtung, was er Vulko vorzuschlagen habe, um Netzig zu erobern. Er schnaufte. »Durchaus nicht, Herr Buck. Mein väterliches Erbstück geb ich nicht her.« Da nahm der Alte nochmals seine Hand. »Ich bin kein Versucher«, sagte er. »Ihre Pietät ehrt Sie.« »Esel«, dachte Dietrich. »So werden wir uns eben ein anderes Terrain suchen. Ja, vielleicht werden Sie dabei mitwirken. Uneigennützigen Gemeinsinn, lieber Häßling, lassen wir uns nicht entgehen. Auch nicht, wenn er einen Augenblick in falscher Richtung zu wirken scheint.« Er stand auf. »Wollen Sie Stadtverordneter werden? So haben Sie meine Unterstützung.« Dietrich starrte, ohne zu begreifen. Die Augen des Alten waren blau und tief, und er bot Diederich eben das Ehrenamt an, um das Diederich seinen Schwiegersohn gebracht hatte. Sollte man nun ausspucken oder sich verkriechen? Diederich zog es vor, die Absätze zusammenzuschlagen und korrekt seinen Dank abzustatten. »Sie sehen«, erwiderte der Alte, »der Gemeinsinn schlägt Brücken von jung zu alt und sogar bis zu denen, die nicht mehr da sind.« Er führte die Hand im Halbkreis über die Wände und über das Geschlecht von einst, das verblichen und heiter aus ihrer gemalten Tiefe trat. Er lächelte den jungen Mädchen in Reifröcken zu und zugleich auch einer seiner Nichten und Meter Harnisch, die vorübergingen. Als er das Gesicht dem alten Bürgermeister zuwendete, der zwischen Blumen und Kindern aus dem Stadttor schritt, bemerkte Diederich die große Ähnlichkeit der beiden. Der alte Buck wies auf den und jenen aus der gemalten Versammlung. »Von dem da habe ich viel gehört. Diese Dame kannte ich noch. Sieht der Geistliche nicht aus wie Pastor Zillig? Nein, unter uns kann es keine ernstliche Entfremdung geben. Wir sind einander seit langem verpflichtet zum guten Willen und gemeinsamen Fortschritt, schon durch jene da, die uns die Harmonie hinterließen.« »Nette Harmonie«, dachte Diederich und sah umher, wie er fortgelange. Der Alte hatte sich nach seiner Gewohnheit einen Übergang gemacht von den Geschäften zum sentimentalen Schwatz. »Immer kommt der Literat heraus«, dachte Diederich. Gerade ging Guste Deimchen und Inge Dietz vorbei. Guste hatte sich eingehängt und Inge prahlte mit dem, was sie hinter den Kulissen erlebt hatte. »Unsere Angst, als sie immer sagten, Tee, Kaffee, Kaffee, Tee«, Guste behauptete, »das nächste Mal schreibt Wolfgang ein viel schöneres Stück und ich spiele mit.« Da machte Inge sich los. Sie bekam eine scheu ablehnende Miene. »So«, sagte sie, und Gustes dickes Gesicht verlor plötzlich seinen harmlosen Eifer. »Ja, warum etwa nicht?«, fragte sie, weinerlich empört. »Was hast du nun wieder?« Diederich, der es ihr hätte sagen können, wandte sich schleunigst zum alten Buck zurück. Der schwatzte weiter. »Dieselben Freunde, damals wie jetzt, und auch die Feinde sind da. Schon recht verwischt der eiserne Ritter, der Kinderschreck dort in seiner Nische am Tor. Don Antonio Manrique, grausamer Reitergeneral, der du im Dreißigjährigen Krieg unser armes Netzig gebrandschatzt hast. Wenn nun nicht die Rieke-Straße nach dir hieße, wohin wäre dann selbst der letzte Klang von dir verweht? Auch einer, dem unser Freisinn nicht gefiel und der uns zu vertilgen dachte.« Plötzlich schüttelte den Alten ein stilles Kichern. Er nahm Diederich bei der Hand. »Hat er nicht Ähnlichkeit mit unserem Herrn von Vulko?« Diederichs Miene ward hierauf noch korrekter. Aber der Alte bemerkte es nicht. Er war nun einmal aufgeräumt. Ihm fiel noch etwas ein. Er winkte Diederich hinter eine Pflanzengruppe und zeigte ihm an der Wand zwei Figuren, einen jungen Schäfer, der sehnsüchtig die Arme öffnete, und jenseits des Baches eine Schäferin, die sich anschickte, hinüberzuspringen. Der Alte wisperte, »Was meinen Sie? Werden die beiden zueinander kommen?« »Das wissen nicht viele mehr. Ich weiß es noch.« Er sah sich um, ob niemand ihn beachte, und plötzlich öffnete er eine kleine Tür, die man nie gefunden haben würde. Die Schäferin auf der Tür bewegte sich dem Liebenden entgegen, noch ein wenig, und hinter der Tür im Dunkeln musste sie ihm wohl in den Armen liegen. Der Alte wies in das Zimmer, das er aufgedeckt hatte. Es heißt das Liebeskabinett. Laternenschein von irgendeinem Hof fiel durch das Fenster ohne Vorhang. Er beglänzte den Spiegel und das dünnbeinige Kanapee. Der Alte zog die dumpfe Luft ein, die nach wer weiß wie langer Zeit herausströmte. Er lächelte verloren. Und dann schloss er die kleine Tür. Aber Diederich, den dies nur mäßig interessierte, sah etwas kommen, das weit mehr Anregung versprach. Es war der Landgerichtsrat Fritsche. Denn er war da. Sein Urlaub war wohl zu Ende. Er war zurück aus dem Süden und er hatte sich eingefunden, wenn auch etwas verspätet und wenn auch ohne Judith Lauer, deren Urlaub ja noch dauerte, solange ihr Gatte in der Vogtei saß. Wo er mit Drehungen des Körpers, die nicht unbefangen wirkten, hindurchkam, ward geflüstert und jeder, den er begrüßte, lugte verstohlen nach dem alten Herrn Buck. Fritsche sah wohl, dass er in der Sache etwas tun müsse. Er gab sich einen Ruck und ging los. Der Alte, noch eben ahnungslos, fand ihn plötzlich vor sich. Er ward vollkommen weiß. Dietrich erschrak und streckte schon die Arme aus, aber es geschah nichts. Der Alte hatte sich zurück. Er stand da so steif, dass sein Rücken sich aushöhlte, und blickte kühl und unverwandt auf den Mann, der seine Tochter entführt hatte. »Schon zurück, Herr Landgerichtsrat?« sagte er laut. Fritsche versuchte jovial zu lachen. »Schöneres Wetter war dort unten, Herr Stadtrat, na, und die Kunst! Davon haben wir nur einen Widerschein.« Und der Alte wies, ohne den anderen aus den Augen zu lassen, über die Wände. Seine Haltung machte Eindruck auf die meisten, die von dort hinten seine Schwäche belauerten. Er hielt Stand und repräsentierte in einer Lage, die einige Hemmungslosigkeit immerhin erklärt haben würde. Er repräsentierte das alte Ansehen, er allein, für die zerfallende Familie, für das Gefolge, das schon ausblieb. In diesem Augenblick gewann er statt so vieles Verlorenen manche Sympathien. Dietrich hörte ihn noch sagen, förmlich und klar, »Ich habe es durchgesetzt, dass unser moderner Straßenzug eine andere Richtung bekam, bloß um dies Haus zu erhalten und diese Malereien. Sie haben nur den Wert von Schilderungen, mag sein, aber ein Gebilde, das seiner Zeit und ihren Sitten Dauer verleihen möchte, kann hoffen, selbst zu dauern.« Dann drückte Dietrich sich. Er schämte sich für Fritsche.